Dialoge Seite 199. Ich werde eine Verordnung erlassen, die bei aller Achtung vor der Unabhängigkeit dieser Körperschaft nichtsdestoweniger die Rechtsanwälte zwingen wird, die Einsetzung in ihrem Beruf vom Herrscher entgegenzunehmen. Bei Erläuterung der Beweggründe für diese Verordnung dürfte es nicht schwerfallen, den Untertanen zu beweisen, dass diese Art der Ernennung eine ernstere Bürgschaft bietet, als wenn dieser Stand sich aus sich selbst ergänzt.